Sommer, Sonne, Urlaubszeit und wir haben uns ins kühle Podcast-Studio zurückgezogen, um die heutige Juli-Episode aufzunehmen und damit euren Podcatcher ein wenig zu füllen. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti aus dem Süden. Moin. Servus. Ich habe jetzt einfach erzählt, wir sind im kühlen Podcast-Studio. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind es bei dir ja 30 Grad. Es ist besser geworden. Also wir hatten tatsächlich ein paar relativ heftige Hitzetage und jetzt kam aber vor ein paar Tagen zog hier ein Regengebiet durch und seitdem ist es wieder ein bisschen wolkiger und ein bisschen windiger und das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Man muss nicht den ganzen Tag die Fenster auflassen oder versuchen hier irgendwie Hitze rauszuhalten oder Kälte reinzukriegen und das doch, das ist alles ein bisschen erträglicher geworden jetzt in den vergangenen paar Tagen. Schön. Du warst aber zwischenzeitlich mal im Süden. Wie war es denn da, wettermäßig und auch von der Stimmung her und was du so erlebt hast? Erzähl mal ein bisschen. Im Süden? Na, warst du nicht in Nürnberg? Ach, das war dazwischen, ne? Ja. Genau, ja, okay. Ja, Gott. Ah, da war doch was. Oh Gott, ja, warte, jetzt, das schneide ich raus. Nein, das bleibt drin. Ich bin so verwirrt. Seit nach unserer letzten Aufnahme waren wir beim Kirchentag in Nürnberg, genau, und da war es auch ziemlich warm die meiste Zeit. Das war aber insgesamt alles sehr, sehr nett, weil wir. Also wir hatten ja das war der Kirchentag, findet in der Messe statt, die Hauptveranstaltung, aber ein großer Teil eben auch jeweils in der gastgebenden Stadt. Also im gesamten Stadtgebiet von Nürnberg und auch von Fürth gab es da Veranstaltungen, zu denen vor allem Gesche dann gefahren ist. Also es war so auch ja von Anfang an unser Plan, sie macht Kirchentag und ich komme mit und bin da und kümmere mich darum, dass der Hund nicht alleine ist. Denn der Hund kann nicht so gut alleine bleiben, das macht sie nicht so gerne haben. Und das war also der Plan. Und jetzt war dann ja auch noch unser Gastini mit dabei, die jetzt auch nicht so ein Rieseninteresse am Kirchentag hatte, aber ein paar Veranstaltungen dann doch mitgemacht hat. Und so konnten wir uns dann immer schön ein bisschen abwechseln und haben alle mal irgendwie ein bisschen was vom Kirchentag gesehen und von der Stadt. Und das war alles sehr, sehr schön. Und meine Befürchtung war ja, dass es sehr stressig werden würde auf dem Campingplatz, weil die schon zwischen den Jahren geschrieben haben, Mensch, jetzt kommen hier immer mehr Buchungen an und können wir nicht ein bisschen zusammenrücken? Und das ging doch deutlich besser, als ich befürchtet hatte. Also es war zwar viel mehr los, das hat man sehr deutlich gemerkt auf dem Campingplatz. Die waren aber relativ gut darauf eingestellt. Das heißt, die haben noch Duschcontainer aufgestellt. Die haben noch ein paar extra Dixi-Klos hingestellt für den allergrößten Notfall. Ja, wir haben auf einer Parzelle gestanden, wo eigentlich nicht so richtig ein Stellplatz war. Aber da wäre halt sonst auch, also es war ein bisschen eng bei uns, aber wir haben trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass wir eingeengt waren. Das war ein bisschen schwierig zu erklären. Also da ist dann hinten am Zaun stand eben ein Dauercamper und wir standen vor ihm quasi zur Straße hin. Da ist definitiv normalerweise kein Stellplatz. Es war jetzt aber auch nicht so, dass wir uns gegenseitig beengt hätten, weil er den Platz halt sowieso nicht braucht. Und da war auch so ein alter, abgesägter Baum, was das Ganze so ein bisschen uneben gemacht hat. Das heißt, es ist sowieso schwierig, da jemanden regulär hinzustellen. Wir haben es aber trotzdem gut hinbekommen, dass wir gerade gestanden haben. Konnten sogar das Vorzelt aufbauen, was ja auch nochmal immer ein bisschen Platzgewinn bringt. Ja, und es war tatsächlich enorm sommerlich. Wir haben sehr geschwitzt. Bis dann irgendwann mal auch so eine ja erlösende Gewitterfront durchgezogen ist. Dann hatte ich so ein bisschen Sorge, weil dann die Ladies gerade irgendwo in der Stadt waren, als die Unwetterwarnung zuschlug. Ich habe dann noch denen geschrieben, so sucht euch mal ein Plätzchen, wo ihr reingehen könnt wenigstens. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also die waren dann nicht komplett schutzlos dem Wetter ausgeliefert. War wohl auch in der Stadt zwar voll, aber dann nicht so, dass da jetzt irgendwie es Probleme gab aufgrund des Wetters. Und zum Schluss auf dem Heimweg sind sie dann doch nochmal alle ziemlich nass geworden, aber war wohl erträglich. Das ist witzig, weil ich habe nämlich vorhin gerade den Podcast Blaue Couch angehört mit Thorsten Otto. Der war auch in Nürnberg und hat da den Landesbischof interviewt. Und hat sich gerade mit ihm unterhalten und hat halt gefragt, ja, wie können Sie mich vom Glauben überzeugen? In dem Moment hat es gerade gedonnert. Und hat er gesagt, ist das Zeichen? Und das muss dann wohl dieses Riesengewitter gewesen sein, denn in der Aufnahme ist auch ganz deutlich zu hören, wie dann plötzlich der Regen losplattert und es donnert und blitzt. Ja, und ansonsten, also abgesehen davon, war es halt eine schöne Campingwoche. Also wir haben, wie gesagt, ein paar Veranstaltungen gesehen, ein paar Konzerte. Ich war auch ein, zweimal mit. Das war alles ganz, ganz schick und ganz puschelig. Und die Leute sind halt einfach ja, gut gelaunt. Und das war eben auch das, was das Campingplatzerlebnis dann ausgezeichnet hat. Normalerweise hast du auf dem Campingplatz ja immer Bewegung. Ja, sobald morgens die Schranke aufgeht, kommt jemand an, fährt jemand ab, da ist irgendwo, Leute streiten sich oder sonst irgendwas. Und das hattest du halt hier nur sehr, sehr reduziert, weil der Platz halt voll war mit Leuten, die wegen des Kirchentags da waren. Es sind zwischendurch auch nochmal welche angekommen, die aber an der Pforte schon weggeschickt worden sind, weil der Platz halt schon überfüllt war. Also ohne Reservierung war da nichts zu wollen. Und entsprechend war es dann halt doch relativ ruhig auf dem Platz. Also die haben sich auch alle gut verhalten, auf unserer Ecke zumindest. Da gab es zwar ein paar, die dann auch bis spät noch vorm Wohnwagen gesessen haben, haben noch irgendwie mit Freunden sich unterhalten oder sowas, aber die wurden dann auch mit Einbruch der Dunkelheit spätestens sehr, sehr leise, meistens eher früher. Und es war halt auch so, man hat Rücksicht aufeinander genommen. Irgendwann hast du dann auch so eine Zeit für dich gefunden, wo in den Waschhäusern dann weniger los war. Und das war eigentlich ganz, ja, hat also erstaunlich gut funktioniert. Gut, die Rückfahrt, die war ein bisschen anstrengend. Wir sind also dann doch ziemlich genau 12 Stunden unterwegs gewesen. Mussten auch durchfahren, weil wir gesagt haben, wir wollen also, oder Gesche wollte gerne am Samstagabend noch auf ein Konzert und wir mussten also für Montag wieder einsatzbereit sein, alle Mann, und sind dann tatsächlich relativ früh morgens losgekommen. Um 8:30, glaube ich, waren wir vom Platz runter und ja, sind dann eben so viel es eben ging gefahren. Wir hatten ja dann das Glück, dass sonntags eben Lkw-Fahrverbot war. Führt natürlich auch dazu, dass Raststätten dann eben ziemlich voll sind. Also Pause machen war dann schwer, aber ging. Und wir haben irgendwie, weiß ich nicht, Netto-Fahrzeit, also mit 12 Stunden mit allen Pausen, die wir gemacht haben. Netto-Fahrzeit, würde ich sagen, waren es ungefähr so 10,5. Wir sind also wirklich hervorragend durchgekommen, kann man nicht anders sagen. Aber es strengt natürlich an. Ja, klar. Normalerweise fahre ich so lange Strecken nicht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, der Campingplatz ist, glaube ich, sehr bewaldet, gell? Da ist viel Schatten. Ja, genau. Oder? Da sind, also es gibt eine Wiese in der Mitte, das war auch so gefühlt der Platz, wo sich die meisten so ein bisschen gedrängelt haben. Da stehen weniger Bäume, aber wir standen halt so am Rand. Da waren doch hohe Bäume um uns rum. War natürlich dann so bei dem Wetter, dann fällt da mal ein Tannenzapfen runter und knallt irgendwie aufs Dachfenster oder sowas, da erschreckst du dich schon. Aber wir hatten halt das Glück, dass es dann dadurch auch ein bisschen schattiger war. Ja. Eben, ja. Ja, und du konntest doch mit dem Hund gleich ein bisschen Richtung Wald. Da ist ja, glaube ich, auch hinten raus schön zu spazieren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau. Und was hast du jetzt von dem? Ende. Zum Teil haben wir irgendwie 5 oder 6 Zecken vom Hund runtergesammelt. Das war total krass. Okay. Also, wir hatten alle Glück, dass wir die immer frühzeitig entdeckt haben. Auf mir war zum Beispiel gar keine. Und so auch die wir vom Hund runtergesammelt haben. Wir hatten natürlich dann vorher ihr so eine Tablette da geben lassen vom Tierarzt, dass die Zecken, die beißen, dass die dann daran auch sterben. Insofern war das alles kein Problem. Wir haben halt nur darauf achten müssen, dass jetzt der Hund keine Zecke ins Bett schleppt zum Beispiel. Ne? Mhm. Also im Wohnwagen darf sie immer bei uns im Bett liegen, wenn sie möchte. Das macht sie auch total gerne, aber dann haben wir sie halt vorher sehr gründlich abgesucht, dass wir uns da nicht einem Risiko aussetzen. Ja. Und was hast du jetzt vom Kirchentag mitbekommen, wenn du sagst, du bist nur wenig reingegangen, aber du warst ja dann mal zwischenzeitlich unter den Leuten da und hast dir das angeschaut, oder? Genau, also ich habe mir so die Veranstaltung in der Stadt habe ich mir geschenkt, weil mir klar war, dass es mir da zu voll sein würde. So, das sind immer so was weiß ich dann, Open-Air-Gottesdienste, auch mal Konzerte irgendwo, aber wo ich dann für mich gesagt habe, da muss ich nicht hin, das wäre mir zu anstrengend gewesen. Und so war ich halt bei 2 oder 3 Gelegenheiten mit in der Messe. Wir haben Eckart von Hirschhausen gesehen, der über Klimaschutz und Klimawandel vor allem gesprochen hat, in einem einerseits unterhaltsamen, andererseits ziemlich bedrückenden Programm. Das war halt einfach, ja, hat im Prinzip einfach Fakten aufgezeigt und aufgezeigt, wo Klimawandel jetzt schon Konsequenzen hat, ganz konkret. Und hat sich mit Leuten unterhalten, beispielsweise auch einem Pastor aus einer sehr betroffenen Region in der Südsee, der auch nochmal, hat dann Bilder gezeigt und sowas. Und es ist schon, also das ist relativ schwer zu ertragen, wenn man sich das so anguckt und wenn man dann eben sieht, wie wenig die Industrienationen dann im Vergleich doch machen, um den Klimawandel irgendwie in den Griff zu kriegen oder den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Das ist schon schwierig. Wir hatten eine Veranstaltung, was war denn das noch? Wo war ich denn noch? Ich war bei einer Bibelarbeit. Das nennt sich, also ist halt Bibelarbeit. Da sind dann immer zwei Promis oder ein Mensch aus der Kirche und ein Promi, die sich über eine Bibelstelle unterhalten. Keine besondere inhaltliche Auseinandersetzung, sondern die nehmen halt eine Bibelstelle als Inspiration für ihr Gespräch. Und da war eben Samuel Koch, der Schauspieler, der damals bei Wetten, dass diesen schlimmen Unfall hatte und seitdem im Rollstuhl sitzt, der ganz viel über seine Geschichte erzählt hat, der ganz viel auch darüber erzählt hat, wie seine Familie damit umgegangen ist und wie das dann im Nachhinein auch immer wieder hochkommt seitdem. Weil die zum Beispiel auch, waren sie irgendwie, er und sein Bruder im Wohnmobil unterwegs und die haben es irgendwie, passte da was nicht, er saß irgendwie blöd und dann wollten sie das korrigieren, haben die Tür aufgemacht und das haben nicht gemerkt, dass er sozusagen gegen diese Wohnmobiltür lehnte und weil der sich ja vom Hals abwärts fast gar nicht mehr bewegen kann, ist er halt dann irgendwie aus 1,5-2 Metern auf dem Boden geklatscht und das war halt für seinen Bruder schon gleich wieder die nächste traumatische Erfahrung, weil er sofort die Bilder von der Wetten, dass Aufzeichnung damals hatte, oder von der Live-Sendung. Und solche Geschichten, also auch das wieder mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt, so, weil er dann auch, also klar, das war halt was Ernstes, aber er hatte eben auch ganz viele andere Sachen, die toll waren und lustig waren und er ist auch wirklich ein guter Typ, der toll erzählen kann. Aber dann doch wieder halt so ernsthafte Schlenker mit rein. Das fand ich alles ganz schön beeindruckend. Genau. Ich glaube, das waren die beiden Veranstaltungen, die ich gesehen habe. Okay. Die meiste Zeit habe ich wirklich im Wohnwagen oder auf dem Campingplatz verbracht. Hast du arbeiten müssen dann oder hast du chillen können? Nö, ich hatte Urlaub. Oh, schön. Ich hatte mir zwar ein bisschen was mitgenommen, was ich hätte machen wollen, aber ich hatte dann einfach keine Lust. Also das ging aber mehr um privaten Podcast-Kram, mit dem ich mich beschäftigen wollte und dann einfach nicht gemacht habe. Ja, muss ja nicht sein. Ist ja schön, wenn du so abschalten kannst. Prima. Schön, schön. Ja. Ja, und hattest du dann wenigstens Sonnencreme dabei? Wir haben immer Sonnencreme dabei. Okay, aber die war nicht kostenlos. Die war insofern kostenlos, als die schon abbezahlt ist. Nein, wir haben die. Das ist, man soll ja die Sonnencreme nicht so lange behalten, aber wir machen es dann trotzdem ganz häufig, wenn eine Flasche nicht leer ist, dass wir sie dann im nächsten Jahr nochmal verwenden. Menschen an den Stränden in den Niederlanden müssen das in Zukunft nicht mehr tun, denn dort gibt es jetzt Sonnencremespender. Und zwar hat sich da jemand Gedanken gemacht, dass es doch schlau wäre, diese Desinfektionsmittelspender noch irgendwie weiter zu benutzen. Aber nachdem man sich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel desinfizieren muss, haben sie halt Sonnencreme reingefüllt und haben da gemeinsam mit einer Krankenkasse, hat es sich ein Krankenhaus in Venlo an der Grenze zu NRW überlegt und die versorgen jetzt also mehrere Gemeinden, 120 Grundschulen zum Beispiel, mit Sonnencreme. Und auch im Badeort Katwijk an der Nordsee soll das passieren. Da steht dann also so ein am Strandzugang, das sieht man hier auf dem Foto, steht so ein Automat, da hältst du die Hand rein und dann wird dir automatisch ein bisschen Sonnencreme auf die Hand gespendet. Du kannst dich mit einschmieren. Finde ich erstaunlich. Das eben vor dem Hintergrund, ja. Finde ich erstaunlich, dass das Desinfektionsmittel, das war ja sehr flüssig, sehr dünn, dass das auch funktioniert, dass die Spender eine dickflüssige Masse rausbringen können. Das finde ich interessant. Dann kannst du ja mal eine Flasche Sonnencreme in der Sonne stehen lassen. Die wird von ganz alleine sehr, sehr flüssig. Also ich glaube, das passt sich halt einfach an. Ja, wobei, also es steht jetzt hier nicht, ob sie die irgendwie umbauen mussten, aber das kann ja auch sein. Ja, eine tolle Idee jedenfalls. Aber es wird nicht ganz billig sein. Ja, steht hier auch, kostet Geld, paar tausend Euro, aber sie halten die Gesundheit der Einwohner und der Besucher für sehr wichtig, sagte da ein Stadtrat. Und gerade eben in Katwijk ist es wohl so, dass viele sich da überhaupt keine Gedanken drum machen, um Sonnenschutz. Und deswegen haben sie gedacht, dann machen wir das mal. Denn da ist auch eine Grafik in dem Artikel, was so die Behandlungsfälle von Hautkrebs pro Jahr in Deutschland angeht. Und das waren halt einfach 2019 ein Allzeithoch von 115.760 Fällen in einem Jahr. Und das ist eben seitdem stark gestiegen. Dann ging es wieder zurück und dann die Pandemie angefangen hat. Das, die neuesten Zahlen sind tatsächlich auch die von 2020. Aber das ist trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau, sind trotzdem immer noch über 100.000 Fälle. Und insofern gar keine so schlechte Idee, finde ich. Ja, vor allem zu sensibilisieren, dass man wieder mehr darauf achtet. Ich meine, du wirst ja jetzt solche Spender nicht an jedem Strand finden zukünftig, aber dass das ins Gespräch kommt und man sich jetzt wieder vermehrt darauf besinnt, sich einzucremen und so. Also finde ich eine gute Idee. Ja, und das ist ja auch, also du nimmst halt auch sofort alle mit, ne? Dadurch, dass es eben kostenlos da zur Verfügung steht, sind halt auch die Familien, die sich das vielleicht aus Kostengründen bisher gespart haben, auch die haben dann die Chance, sich zu schützen gegen zu viel Sonnenstrahlung. Ist doch gut. Ja. Und da ist dann natürlich immer so die Hoffnung, dass das dann auch stehen bleibt, sowas, ne? Dass man das nicht, dass es da nicht irgendwie zu Vandalismus kommt. Ja, das ist natürlich das andere, ja. Ja. Oder dass irgendwie in der nächsten Amtszeit des nächsten Bürgermeisters plötzlich das Ganze wieder abgeschafft wird, weil es wieder zu teuer ist oder so. Kann natürlich auch sein. Aber eine schöne Idee, ja. Genau. Wäre natürlich auch gut, wenn das nicht austrocknen würde. Du hast einen Bericht noch mitgebracht vom Merkur. Und zwar wird darin darüber berichtet, dass die Trockenheit den Bauern zu schaffen macht. Und zwar hauptsächlich wird da in diesem Bericht das Wasser auf den Almen angesprochen. Die Rinder, die werden ja auf den Alm getrieben über den Sommer hinweg. Und da ein Rind pro Tag zwischen 80 und 100 Liter Wasser säuft, und wir ja momentan von dieser ganzen Dürre sehr wieder gebeutelt werden, befürchten die Almbauern, dass wir sie zu wenig Wasser in baldiger Zukunft haben werden. Sie machen sich da jetzt eben für diesen Sommer schon Sorgen. Das Wasser in den Trögen ist ja das eine, aber der Boden, da fehlt's ja auch. Also das fängt, ne, also es wächst halt auch zu wenig Futter nach. Und dann kommst du halt in so einen Teufelskreis, dass du eben im Zweifelsfall jetzt schon das Winterfutter angreifen musst, um die Tiere zu ernähren. Ja, gar nicht mal selten. Unbedingt nur auf der Alm, sondern halt auch auf den auf allen Weiden. Ja, das wird es eben sein, ja. Auf den Almen selber wird man wahrscheinlich nicht zufüttern, aber ja, im Tal auf jeden Fall. Ja, es gibt ja keine Alternative. Du kannst halt nicht sagen, ja, ist halt blöd für die Viecher auf der Alm, aber wenn da nichts wächst, dann können sie halt nichts fressen. So schwierig. Ja, das erinnert mich dran, dass ich mal gucken wollte, wie es bei uns gerade momentan läuft, weil wir hatten ja ein wenig Schnee im Winter, was ja für uns eigentlich dann das Wasserreservoir in dem Sinne ist, wenn dann im Frühjahr der Schnee schmilzt. Aber dafür hatten wir wochenlang im Frühjahr Regen, Regen, Regen. Und da hat sich unser Grundwasser ein bisschen erholt. Also nach über 20, also die letzten 20 Jahre ist es kontinuierlich jedes Jahr weniger geworden und dieses Jahr zum ersten Mal wieder ein leichtes Plus. Aber die letzten 6 Wochen hatten wir halt auch jetzt Hitze und auch Wassermangel. Und da wollte ich mich eigentlich auch mal schlau machen, wie es im Moment bei uns aussieht. Als wir jetzt vom Urlaub zurückgekommen sind, war ich verwundert, als wir die A7 runtergefahren sind und in die Berge geschaut haben, lag da tatsächlich jetzt noch Schnee. Mitte, Ende Juni. Hätte ich nicht erwartet, weil es, wie gesagt, bei uns jetzt auch 6 Wochen lang sehr, sehr heiß gewesen ist. Mit über 30 Grad. Ja, und ja auch irgendwie Felsabbrüchen in den Alpen, ne, von Bergen, wo dann der Permafrost sich gelöst hat und dann nichts mehr die Steine zusammengehalten hat. Da war doch auch noch irgendwie eine Menge, also jetzt nicht direkt im Allgäu, aber ja, genau. Ja, weil die Gletscher sich auch zurückbilden. Wir haben ja, glaube ich, gar keinen mehr jetzt in Deutschland, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wenn wir uns auf einiges noch einstellen müssen. Ja, in der Tat. So, und dann hat uns der Sascha Erler fleißig mit Berichten versorgt. Unter anderem hat er mal wieder einen Bericht über Ampelfrauen entdeckt. Und zwar geht es da um 16 neue Ampelfrauen in Bonn. Und die haben offensichtlich für Diskussion gesorgt, was mich ein bisschen verwirrt hat. Im Bericht selber wird jetzt nicht so detailliert beschrieben, worum es denn da in dieser Diskussion ging. Ich habe dann aber mal weiter geschaut, ob ich noch andere Berichte dazu finde. Und habe dann gelesen, dass wohl in einem Facebook-Eintrag 300 Kommentare drunter geschrieben wurden, ob man da nicht jetzt wirklich andere Probleme hätte, als solche Ampeln zu installieren, die eben Frauen zeigen. Also es geht vor allem darum, um die Diskussion, dass aus den Ampelmännchen eben jetzt Frauen abgebildet werden, und zwar an 16 Ampeln. Da wurde dann heiß drüber diskutiert und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, da sind wir jetzt drüber weg über diese Diskussion, was da an den Ampeln dran ist, drauf ist. Ja, ach, das ist ja, also nee, offensichtlich sind wir das nicht. Also ich finde das auch relativ tragisch, wenn man das so sieht, dass also sich so viele Leute über so eine Kleinigkeit am Ende ja aufregen. Ich meine, es geht um 16 Fußgängerampeln, wo andere Symbole jetzt drauf sind, und das sorgt schon für so eine Welle der Empörung. Natürlich haben wir gerade andere Probleme, aber das ist doch was Nettes, ja, finde ich. Also ja, ich finde, das ist doch etwas, das, da steht man davor und entweder merkst du es überhaupt gar nicht an der Ampel, weil du nur drauf achtest, wird das Ding grün oder nicht, oder du stehst davor und kicherst kurz in dich rein, ach witzig, er ist ja eine Frau. Ja. Oder sonst irgendeine Figur. Wir haben hier schon weitlich über die Veränderungen von Fußgängerampeln gesprochen. Und das ist doch einfach, ist doch ein nettes kleines Detail, was irgendwie das Stadtbild ein bisschen lustiger macht am Ende auch. Und wir haben, klar, haben wir wichtigere Probleme. Die Farbe des Sommers ist beige. Ja, wenn du auf die Wiesen guckst in den Stadtparks und in den Gärten, natürlich kann man sich da dringend über irgendwas aufregen. Aber die Leute entscheiden sich halt, dass sie sich über Ampelfrauen aufregen wollen. Mhm. So, das sagt, glaube ich, mehr über die Leute aus, die da mitdiskutieren, als über die Leute, die das entschieden haben, dass diese 16 Ampeln da jetzt verändert werden sollen. Vor allem ist es ja gar nicht so teuer, das Ganze. Ich habe dann auch einen Bericht gefunden, wo das Glas, wenn man das auswechselt, das kommt, es ist einstellig, irgendwas um die 9 Euro, ja, oder sowas kostet das. Also es ist jetzt auch nicht die Welt. Die komplette Ampel auswechseln, das war auch ein dreistelliger sehr wenig, also 180 Euro oder irgend sowas, aber das musste noch gar nicht. Ist das nicht einfach nur eine Plastikschablone, die da drauf? Ja, eben. Die muss auch nur die Schablone ausgewechselt werden und die kostet 9 Euro. Aber auch wenn man die Ampel komplett, also dieses obere Teil auswechseln würde, wäre es nicht, nicht so teuer. Also es ist jetzt nichts von, eine Ampel kostet 3000 Euro, hätte man das Geld nicht besser investieren können, sondern es sind wirklich nur kleine Eurobeträge. Und auch darüber bräuchte man sich jetzt nicht aufregen. Wie du gerade gesagt hast, ist doch schön, wenn man da an der Ampel steht und dann plötzlich mal was anderes sieht und mal lächeln kann. Genau. Ah. Ja. Mehr Feedback als das gab es eigentlich nur für eine Döneraktion in Düsseldorf. Dort hat nämlich ein Imbiss einen Döner für 1,99 angeboten. Das sollte ursprünglich mal 4 Tage lang laufen, aber schon nach 2 Tagen mussten die zurückrudern, weil sie so viel Andrang hatten. Also Döner ist ja teurer geworden, das kann ich beurteilen als großer Dönerfreund, einfach aufgrund Rohstoffsteigerungen, also ne, Rohstoffe, Gemüse wird teurer, es gab ja zum Teil irgendwie, hast du eine Gurke gekauft für 3 Euro, so, die normalerweise 50 Cent kostet, oder Gas ist auch viel, viel teurer geworden und damit werden halt nun mal die Dönerspieße befeuert. Also sind die Preise stark angestiegen. Ich zahle jetzt hier bei meinem Stammdöner schon 6,50 Euro und der hat das Fleisch verändert. Also das ist jetzt der spart auch an den Rohstoffen. Mhm. Und entsprechend haben sich die Leute eben gefreut, dass es dann hier einen Döner gab in Düsseldorf für 1,99. Und da sind sie ihm halt die Bude eingerannt. Der hatte seinen Laden ungefähr 14 Tage geschlossen für Renovierungsarbeiten und hat dann gesagt, so Mensch, jetzt kommen wir wieder zurück und feiern unser 20-Jähriges mit diesem Comeback-Angebot und machen einfach mal 4 Tage 1,99 und ja, meterlange Schlange schon gleich am ersten Tag. Und die Leute wollten dann nicht nur einen, sondern gleich mehrere pro Person kaufen. Und entsprechend hat er die Aktion schon nach 2 Tagen zurückgezogen und geht wieder auf den ursprünglichen Preis von 6 Euro. Mhm. Wann ist deine Schmerzgrenze erreicht beim Dönerpreis? Ach, ich finde, Döner ist ja, finde ich gar nicht so problematisch. Also ich finde es im Gegenteil eher, dass der lange viel zu billig verkauft worden ist. Also deswegen esse ich zum Beispiel auch in Berlin keinen Döner. Ja, Berlin sagt ja immer so, wir sind die Dönerstadt und huhu, den besten und originalsten Döner gibt es nur bei uns. Aber da hast du halt lange Zeit sowieso regulär irgendwie unter 3 Euro bezahlt für einen Döner. Und da habe ich immer so gedacht, das kann ja nichts sein. Und hier war es immer so in den Gegenden irgendwo so um 5, 6 Euro, da sind wir jetzt ein bisschen drüber. Ich habe jetzt auch neulich schon mal irgendwo 8, 9 bezahlt. Und ich sag mal, wenn das, was ich dafür bekomme, gut genug ist, dann habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Und die Leute sollen ja auch, sollen auf ihre Kosten kommen und die sollen auch davon leben können, dass die da halt irgendwie 10, 12 Stunden lang vor einem 300 Grad heißen Ofen stehen. Insofern finde ich das überhaupt gar nicht verkehrt, wenn die sich dann, wenn die da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen, als sie müssten. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe vor einigen Jahren schon einen Artikel gelesen, wo drin steht, das darf ein Döner eigentlich kosten, wo dann irgend so ein Heini ausgerechnet hat, ja, da sind ja nur irgendwie 30 Gramm Salat auf dem Döner, aber ein Salatkopf kostet jetzt 1 Euro. Das heißt, von den 400 Gramm Salat, die man da rausbekommt, da kriegt man ja und dann so hat er das dann zusammengesetzt und hat dann irgendwelche willkürlichen Werte angesetzt für Miete und für Gas und sowas, die durch nichts irgendwie abgefedert waren und hat dann daraus dann berechnet, dass also der durchschnittliche Döner irgendwie, weiß ich nicht, 2 Euro zu viel kostet. Und da habe ich halt so gedacht, ja, lass den Leuten doch ihren Verdienst. Die arbeiten ja auch hart daran, die schuften ja auch wie verrückt und stehen auch lange genug in der Küche, wenn sie es ernst meinen. Also ich weiß, dass bei uns, bei unserem Stammdöner oder bei meinem vielmehr, Gesche isst ja nicht so viel Döner wie ich, die stehen morgens ab 10 im Laden und bereiten alles vor. Und dann waren die eben vorher entweder selber im Großmarkt oder haben die Lieferung entgegengenommen, damit die dann irgendwann so kurz vor 12 den Dönerspieß so weit fertig haben, dass sie die ersten Kunden bedienen können. Die machen halt abends nicht vor 21 Uhr zu. Und das sind immer die gleichen paar Leute, die da stehen, an 6, 7 Tagen die Woche. So, und sind halt, wechseln sich natürlich so ein bisschen durch und haben auch ein bisschen Hilfe. Aber so das Kernteam, das sind halt 3, 4 Leute. Mhm. Und natürlich sollen die da ihr Geld mit verdienen. Und wenn der Döner dann irgendwann 8, 9 Euro kostet, klar, kann sich dann nicht mehr jeder leisten. Ne? Also das, da muss man, finde ich, so ein bisschen auch so ein Sozialgefüge angucken. Aber andererseits ist es halt überall teurer geworden. In dem Restaurant, wo wir noch bis vor der Pandemie oder dann ja irgendwann, als man draußen wieder essen konnte, auch während der Pandemie gerne und viel gegessen haben, das ist alles um 30% teurer geworden. Da sitzen wir, das ist halt, sind wir jetzt auf einmal zu dritt bei 60 Euro, wenn wir da essen. Wo wir vorher 40, vielleicht mal 50 bezahlt haben, je nachdem, was wir noch an Getränken dazu hatten. Okay. Ja, aber wann wären denn die Schmerzgrenze? Ich frage nämlich deshalb, weil bei uns gerade die Diskussion ist über Eiskugeln. Die Kugel Eis, die kostet jetzt mal Allgäu irgendwas 1,60 oder sowas. Und wir waren ja jetzt im Urlaub und haben dort den höchsten Preis gesehen ever, nämlich 3,70 Euro für die Kugel. Hui. Genau. Und da war eben die Schmerzgrenze von meinem Herzallerliebsten erreicht, der ja Eisliebhaber ist und eigentlich ja immer Eis isst. Aber da war er dann an dem Punkt, wo er gesagt hat, nee, also jetzt ist rum, jetzt geht, das geht nicht. Und deswegen kam ich auf den Gedanken, dich mal zu fragen, wann wäre für dich der Dönerpreis überschritten? Dass du dann sagst, okay, muss jetzt nicht mehr sein. Oder würdest du sagen, ich gönn's mir noch, aber weniger? Na, ich glaube, also ich würde es halt wirklich davon abhängig machen, ob die Qualität stimmt. Mhm. Ich habe häufig schon Döner gegessen, wo ich schon beim Bestellen gedacht habe, so richtig gut sieht das hier eigentlich nicht aus. Aber ich habe jetzt halt Hunger und ich weiß nicht, wo ich jetzt zügig was kriege, dann nehm ich halt lieber das, als dass ich irgendwo anders hingehe und da ewig lange suchen muss. Mhm. Also Qualität muss stimmen, dann ist mir der Preis fast egal. Und ja, doch, eigentlich ja. Also selbst wenn ich das würde dann eher darauf hinauslaufen, dass halt dann auch ein Döner zum Luxusgut in Anführungszeichen wird, dann gibt es halt nicht mehr so oft Döner. Aber ich würde jetzt nicht komplett aufhören, Döner zu essen, nur weil der halt irgendwie, weiß ich nicht, auf einmal irgendwie 9 oder 10 Euro kostet. Oder 15 oder 18. Ja, auch so weit, also das bezweifle ich ganz stark, dass wir da okay. irgendwann hinkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal eine Kugel Eis für 3,70 Euro kaufen müsste, ganz ehrlich. Hast du ja offensichtlich auch nicht gemacht. Nee, habe ich nicht, aber wenn du mal so, na ja gut, man darf ja nicht mehr nur D-Mark umrechnen, aber das ist ja der Wahnsinn. 3,70 Euro, gut, jetzt weiß ich nicht, wie groß die Kugel da war oder ob die in Frankreich vielleicht eher so Spachteln, es gibt ja auch Länder, wo man keine Kugel macht, ja. sondern so eine Spachtelmasse rein und das sind dann 60 Gramm oder was weiß ich. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber als wir dann die Preise gesehen haben, haben wir gesagt, nee, also egal was mit dem Eis, wie gut das ist, aber 3,70 ist jetzt wirklich nicht machbar. Hier in Husum, die eine Eisdiele, wo wir immer hingehen, wenn wir Eis essen wollen, die nehmen jetzt für die normale Kugel auch 1,60 und dann kannst du halt alternativ die große Kugel für 2 Euro bekommen. Die ist dann aber auch mehr als doppelt so groß. Oh, also okay. Die entspricht ungefähr 2 Kugeln, so würde ich mal schätzen. Da müsste man jetzt dann vielleicht Allmann genug sein und die mal nachwiegen. Hat es ja auch genug Bescheute, die sowas machen. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt drauf hinaus wollte. Wo würdest du dann sagen, nee, ist mir das nicht mehr wert? Es gibt ja natürlich auch verschiedene, Döner ist dir sehr wichtig. Da bist du vielleicht eher bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Außerdem ist dafür ein Tier gestorben und. Also sagt man, okay, das wäre ich bereit, irgendwann mal 15 Euro zu bezahlen. Aber Eis ist dir vielleicht nicht gar so viel wert und du würdest sagen, nee, mal da wäre meine Schmerzgrenze jetzt schon bei 2 Euro oder wo würdest du da irgendwas? Ach so. Ja, also beim Eis ist es tatsächlich eher so, dass ich das ohnehin schon als Luxusgut für mich ansehe. Also ich esse jetzt nicht jeden Tag ein Eis im Sommer, sondern das ist halt wirklich mal, keine Ahnung, ne, Laune ist gut, ich habe gerade Zeit und heute gönne ich mir mal was, dann hole ich mir ein Eis. Mhm. Das ist eigentlich eher das, ich weiß nicht, ob ich, ja, also 2 Euro finde ich schon heftig. Aber auch da wieder, wenn die Qualität stimmt, und die Kugel jetzt nicht wahnsinnig klein ist. Ja, also ich denke so 2 Euro ist, also das ist dann schon hart an der Grenze. Da muss man schon wirklich was kriegen für. Und jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich vorhin hinaus wollte. Ich finde eben dieses gedanklich Umrechnen in D-Mark, was vielen so noch im so in der DNA ist irgendwie. Ne? Also ich ertappe mich da selten bei. Ich habe aber ein paar Leute so in der Familie oder im Bekanntenkreis, die wirklich dann auch sagen, so das sind 7 Mark. Und ich denke mir dann halt immer so, ja, das waren 7 Mark vor 20 Jahren, als der Euro eingeführt worden ist. Seitdem hat sich ja inflationsmäßig auch ein bisschen was getan. Also das müsste man ja dann berücksichtigen. Also so die Zeit, wo man in meinen Augen wo es gerechtfertigt war, umzurechnen, das ist halt 20 Jahre her. Ja, also so dieser direkte Umrechner bin ich jetzt vielleicht nicht, aber es gibt bei mir 2 Punkte, wo ich immer noch schlucke und wo ich das einfach nicht verarbeiten kann. Das ist einmal, ich habe zu D-Mark-Zeiten eine Lebensversicherung abgeschlossen mit dem Hintergedanken, dass ich da mal in D-Mark das Doppelte rausbekomme und durch die Euro-Umstellung habe ich sogar drauf gezahlt. Das war einmal der Punkt, wo ich schlucken musste damals. Und der zweite Punkt war, wenn ich mein Gehalt umrechne auf das, was damals war. Also zum Beispiel, damals habe ich ein Brot für so und so viel Mark gekriegt. Oder andersrum, für mein Gehalt habe ich damals so und so viel Brote gekriegt. Das kriege ich jetzt halt nicht mehr. Und bei Weitem nicht mehr. Ja, das nennt man Inflation. Genau. Aber das war halt, genau, das ist, ja, hast du recht, Inflation, ja. So, also das ist ja das, also da, das ja. Versuche ich auch beispielsweise mit meinen Eltern immer wieder auseinander zu klemüstern, weil mein Vater auch so jemand ist, der dann anfängt so, ja, und da muss man sich das mal vorstellen, was kriegen wir denn noch an Rente? Und in der Schweiz, die Rentner, die kriegen 5.000 Euro umgerechnet. Ich sage, ja, richtig, aber in der Schweiz ist halt auch alles viel, viel teurer als bei uns. Ja. Also ich finde, man kann immer gut den Big Mac-Index anlegen, wenn man Länder miteinander vergleicht. Also was kostet ein Big Mac? Weil das ein definiertes Lebensmittel ist, ja, das ist ja, weltweit machen. Exakt, ja, auch gut, genau, super. Also weltweit das Gleiche. Ich finde halt, so Big Mac funktioniert insofern, weil es auch die gleiche Firma ist, ja, da ist dann auch die Preispolitik weltweit ungefähr vergleichbar. Aber ist vollkommen egal. Man kann ja, kannst auch einen Jägerschnitzel nehmen oder eine Portion Pommes, ist vollkommen egal. Aber das ist halt das muss man miteinander vergleichen. Und das ist einfach in der Zeit, über die wir sprechen, wenn wir das in D-Mark umrechnen, seitdem ist ja auch ganz, ganz viel passiert. Wir haben alle seitdem, auch wenn es kleine waren, aber Lohnsteigerungen bekommen. Ja, aber keine inflationäre Lohnsteigerung. Naja, das auf die Euro-Umstellung zu schieben, 20 Jahre danach, ich sag's nochmal, das ist halt viel zu kurz gesprungen, weil in der ganzen Zeit haben in dieser kompletten Wertschöpfungskette von derjenige, der die das Tier züchtet oder die Pflanze anbaut, bleiben wir mal beim Brot, ne? So, dann ist also der Bauer soll mehr verdienen, damit er sich eben die gestiegenen Preise leisten kann. Der Müller muss mehr verdienen, die Geräte sind teurer geworden, die Bestimmungen sind teurer geworden, du brauchst vielleicht neue Versicherungen, Steuererhöhungen, und am Ende möchtest du ja auch mehr verdienen. Also du wärst ja heute auch nicht bereit, für das Lohnniveau von vor 20 Jahren zu arbeiten. Selbst wenn die Kosten die gleichen geblieben wären. Du würdest ja, also wäre jetzt zumindest meine Erwartung, wenn ich irgendwie 20 Jahre irgendwo im Job bin, dass ich dann auch mit der Zeit mein Gehalt an diese Zeit anpasst, weil ich ja auch mehr Erfahrung sammle. Ja, das funktioniert bei mir im Betrieb nicht. Das geht nicht. Wow. Ja, bin ich im falschen Betrieb. Gelegentlich den Betrieb wechseln. Das, genau, das ist ja jeder seines Glückes Schmied. Das müsste man dann machen. Richtig. Das ist ja das, was jetzt gerade, finde ich auch total geil. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, gestern, vorgestern, dass man der sogenannten Gen Z, also den jetzt Berufseinsteigern vorwirft, dass die, wenn sie unzufrieden sind, einfach kündigen. Was fällt denen denn ein? Also nachdem es gab ja eine ganze Zeit, wurde ja so rumgeritten auf diesem Quiet Quitting, dass man also nur die Arbeit macht, für die man auch bezahlt wird und keine unbezahlten Überstunden leistet, was das denn für ein Skandal ist. Und jetzt kommen die Leute auf einmal und verlassen einfach das Unternehmen, nur weil sie unzufrieden sind mit dem Gehalt, mit den Arbeitsbedingungen und mit der Führungskompetenz ihrer Vorgesetzten. Was ist denn hier los? Ja, kenne ich irgendwo, ja. Ja. Das sind auch reale Gespräche, wenn ich hier gerade im Touristik, Gastronomie, aber auch im Handwerk, wenn ich Gespräche führe, das sind die bestimmenden Themen, dass Leute sagen, was mit den jungen Leuten heutzutage los ist, die wollen sich einfach nicht mit dem Puckel krumm arbeiten für die paar Kröten, die wir ihnen bezahlen. Ganz merkwürdige Entwicklung. Da sind die Grünen dran schuld. Nein! Die Leute sind einfach vernünftig geworden. Meine Fresse. So. Wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Wie sind wir jetzt vom Döner auf Kapitalismuskritik gekommen? Meine Güte, hier ist was los. Erstmal ein Bierchen, sagst du? Erstmal ein Bierchen. Auch eine gute Sache. Also, pass auf. Eine Brauerei Brandenburg, hat ein Bierpulver entwickelt. Der einzige Haken, das enthält noch keinen Alkohol. Das heißt, es ist alkoholfreies Bier. Das muss aber ja erstmal nichts Schlimmes sein von sich heraus. An sich schon, für die ist es wohl noch leicht dramatisch, aber sie wollen weiterentwickeln und das dann irgendwann hinkriegen, dass da auch Alkohol dann enthalten ist. Was die natürlich sagen ist, man kann es viel besser transportieren, es würde Ressourcen sparen und man könnte es halt auch frisch und einfacher zum Beispiel exportieren irgendwohin, über See oder so. Und also es ist wirklich so Knorfix für Bier, ja? So ungefähr. Jetzt bin ich nicht unbedingt ein Biertrinker, aber ich habe mir das jetzt überlegt, ich bin Weintrinker. Wie würde ich das jetzt verstehen, wenn jetzt ich irgendwo in eine Gaststätte gehe und dort ist ein Wein und der wird mir dann präsentiert, der kommt auf den Tisch, der ist natürlich dann schon flüssig, weil er ja vorher angerührt wurde. Mhm. Schon der Gedanke dahinter, würde ich mich damit anfreunden können oder würde ich sagen, nö, ist ja wurscht, Hauptsache es schmeckt. Also wie man halt auch eine, keine Ahnung, eine Limonade trinken würde, eine mit Zusatzstoffen und keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Könntest du dir das vorstellen? Naja, also meine erste Näherung ist jetzt gerade, weil wir es vorhin auch mit dem Big Mac-Index hatten, wenn du in Fastfood-Restaurants gehst, komplett egal welche Kette, dann ist es ja häufig so, dass bestellst eine Cola zum Essen, dann ist das ja ein Sirup, der mit Wasser dann quasi verdünnt wird. Und das hat ja genau den gleichen Grund, nämlich du kannst mehr Cola mit weniger LKW transportieren, so ja. Um es mal runterzubrechen. Ja, warum denn nicht? Also die Frage ist für mich an einem Bier, also ich weiß zu wenig über Braukunst, ne? Aber auch ein Bier braucht einen gewissen Reifeprozess, ja, okay. Aber am Ende, wenn man das hinbekommt, dass man den Geschmack so konzentriert, dass es eben auch als Pulver funktioniert. Also gerade bei einem alkoholfreien Bier, ich glaube, war das nicht so, dass man, warte mal, wie macht man denn Bier? Man hat diese Maische, die setzt man mit Wasser an, dann bleibt die stehen und dann muss man die irgendwie erhitzen, bliblubla, und dann kommt da irgendwie Alkohol raus. Was weiß denn ich, mit der Hefe hat das irgendwie zu tun? Ach, ich rede mich im Kopf und Kragen. Nein, egal. Am Ende ist es doch, wenn ich ein Produkt rauskriege, was nach Bier schmeckt, und so aussieht wie Bier und so riecht wie Bier, alkoholfrei ist meinetwegen, dann ist das für mich ein Bier. Ja, vor allem, wenn man da auch eine Art Konzentrat, das ist ein interessanter Gedankengang, den du mit der Cola jetzt angeregt hast. Wenn man aus diesem Bier, wenn das genauso hergestellt wird wie immer und daraus dann ein Konzentrat ist, das einzig Seltsame finde ich jetzt das Pulver, aber einfach, weil ich auch nicht weiß, wie das funktionieren soll. Aber daraus dann ein Konzentrat zu entwickeln, also alles zu reduzieren und das wieder zu verwässern, das klingt wirklich gar nicht so schlecht, wenn du das jetzt so ansprichst. Ja, also ich glaube, das würde dann aber noch, also genauso wenig funktionieren mit dem Alkohol. Weil Konzentrat heißt ja, du erhitzt es und entziehst dem dadurch Wasser. So wird es zumindest meistens gemacht. Und dadurch würde halt auch der Alkohol verfliegen. Also dann hättest du auch nichts gewonnen dadurch. Mhm. Und da finde ich, glaube ich, weil letztlich, das hat ja sofort einen praktischen Anwendungsfall, Camping. Wie geil. Du kannst dir ein 3 Wochen Vorrat Bier mitnehmen und hast aber einfach nur, was weiß ich, so eine Art wie was weiß ich, so ein Karton mit Teebeuteln oder so. Das finde ich und dann aber machst du halt einfach unerotisch. Unerotisch, ja. Ja. Aber machst einfach, ne, reißt die Packung auf, tust das Pulver ins Glas, zapfst dir da frisch aus dem Wohnwagen dein Wasser drauf, lässt 10 Minuten stehen, rührst zwar mal um, zack, hast ein Bier. Klingt doch super. Also die Vorstellung, jetzt mit einem Löffel dazu stehen und das Zeug umzurühren, finde ich jetzt ja. Wirklich nicht besonders toll. Aber das Ganze noch so ein bisschen zu kaschieren und vielleicht in so einer schönen, keine Ahnung, in so einem Fässchen das Ganze, Wasser rein, aufdrehen oder mal schütteln und aufdrehen und unten kommt so das Bier raus, dass man es ein bisschen besser verpackt, da könnte ich mich dann schon überrumpeln lassen. Ja, das also ich bin relativ sicher, dass wir beide jemanden kennen, der seinen Wohnwagen so umrüsten würde, dass aus dem Wasserhahn dann auf einmal kommt. Bier rauskäme. Nee, Astra. So, ja. Ja, Astra ist streng genommen Bier. Nee, Astra. Grüße. Grüße, ja. Und wie großartig wäre das denn? Also das ist ja direkt eine Marktlücke draus. Du kannst doch dann einfach, dann hast du so ein, das kann man bauen, das ist eine Ingenieursleistung, dass dann einfach im Prinzip das Wasser aus dem Container, aus dem Tank, durch dieses Pulver geführt wird und dann in deinem Glas sich ein Bier bildet. Und dann kommt es einfach halt, ja, genau. Wunderbar. Ja. Ich bin Fan. Okay, du hast es mir jetzt schön geredet. Es wird immer besser. Sehr gut. Mit dem Wein, da müssten wir jetzt drüber reden, ob du das auch hinkriegst. Da bin ich jetzt noch nicht so bei dir, aber. Ja, ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip. Also, ist ja, ob du jetzt irgendwie deinen Beutel Glühfix irgendwo reinrührst und das kurz aufwärmst und hast dann einen leckeren Glühwein oder ob du halt einfach einen Beutel Knorrfix für Spätburgunder in ein Glas Wasser reindrückst. Kannst ja nicht so schön verpacken wie in so einem Bierfestle, also so eine Weinkaraffe oder sowas, dann wirklich anfangen mit einem großen Löffel umzurühren oder so, mit einem Kochlöffel, finde ich jetzt schon. Also ich hatte mal einen Bekannten, der regelmäßig seinen Jahresurlaub in Frankreich verbracht hat und der hat dann immer so 5 Liter Plastikkanister Rotwein mitgebracht, die so ein bisschen in so einer Fassoptik waren. Mhm. Warum denn nicht? Klar, kannst du genauso machen. Da könnte ja dann auch wieder dein Konzentrat drin sein. Wenn du jetzt nicht Pulver haben willst, dann machst du halt Konzentrat. Mhm, Holzfässchen. Deckel auf, heiß Wasser drauf, 2-mal schütteln. Ja. Fertig. Ja. Ach Gott, hoffentlich dauert das noch eine Weile, bis es soweit ist. Für Camping ist das genau das Richtige. Du sparst ein Gewicht, das ist unglaublich. Und wir sind jetzt auch siegessicher nach Frankreich in den Urlaub gefahren, hatten die kleine Gasflasche mit dabei und haben dann vor Ort festgestellt, dass es wesentlich günstiger ist, wenn man selber kocht und nicht essen geht, weil das Essen dort, also Essen gehen in Frankreich ist sehr teuer, Lebensmittel sind so ungefähr wie bei uns, aber Essen gehen ist extrem teuer und dann haben wir halt beschlossen, viel am Campingplatz zu kochen und da hatten wir die Gasflasche und da hatte ich schon die Befürchtung, Mensch, 2 Wochen die Gasflasche benutzen, das haben wir noch nie gemacht, hoffentlich reicht das Gas, hat auch gereicht, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, aber im Nachhinein habe ich jetzt mitgekriegt, dass in Frankreich ein ganz anderes Gasflaschensystem existiert, also wir hätten noch nicht mal tauschen können dort vor Ort, hat man uns gar nicht informiert drüber. Das ist ja die Sorge, die ich hatte, als wir nach Schweden gefahren sind, deswegen bin ich ja, ach, cool. Also ich weiß, dass in Dänemark die Anschlüsse anders sind. Und ich bin davon ausgegangen, dass es in Schweden genauso sein würde und bin deswegen nochmal komplett durcheskaliert, wie ich denn jetzt auch in unseren Gaskasten noch eine 2. Gasflasche reinkriege, denn dafür musste nämlich das Reserverad zu Hause bleiben. Das hat zu viel Platz weggenommen. Das habe ich dann ausgebaut und da dann eben Platz gehabt für eine 2. Gasflasche. Die haben wir auch gebraucht. Ah, okay. Weil wir ja noch doll heizen mussten. Also wir hatten ja zum Teil Temperaturen von 4-5 Grad in der Nacht. Oh ja, das ist ja dann noch mal was anderes, genau. Ja, ja. Und dann habe ich noch einen Artikel mitgebracht, den hatte ich letztes Mal vergessen in unserer letzten Episode. Das fand ich auch ganz interessant. Memmingen hat ein Problem mit Krähen, mit Saatkrähen. Die sorgen nämlich auf dem Waldfriedhof in Memmingen für starke Verschmutzung. Aber da diese Art nicht gejagt werden darf, und auch nicht vergrämt werden darf mit irgendwelchen Drohnen oder so ein Kram, wird man den Tieren nicht habhaft. Und deswegen haben die jetzt eine Lösung gefunden. Am Eingang des Friedhofs steht ein Ständer mit Schirmen, mit Regenschirmen. Und damit können die Leute jetzt unter den Bäumen hindurchlaufen auf dem Friedhof, gut beschirmt. Und so sind sie dann geschützt, wenn mal von oben was runterkommen sollte. Ganz schön gut. Cool. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man die nicht vergrämen darf. Steht da so. Ja, also okay. Aber also ich weiß, dass wir in Husum im Schlosspark sind ja auch viele Krähen, die da brüten und ihren Tag verbringen mit Krachmachen und Kacken. Und die haben es einfach nicht geschafft, die zu vergrämen, weil die so schlau sind. Ja, das kenne ich aus Kempten auch. Die haben sich dann auch dran gewöhnt. Stimmt. Da haben sie dann irgendeinen Jagdvogel haben sie, glaube ich, eingesetzt. Und da haben sie sich dann auch nicht vertreiben lassen. Da ja, die hatten also in Husum haben sie es auch versucht. Sowas. Dann latschte da jemand mit einer Schreckschusspistole rum und dann, das hat auch 2 Tage funktioniert und dann haben die den halt erkannt. Und dann wussten die, ach, der ist da und dann fliegen sie losgeflogen und hat sich es nicht gelohnt zu schießen, weil sie ja sowieso weg waren und dann haben die nur gewartet, bis dass der wieder verschwunden ist und dann kamen die zurück. Mhm. Also es hat überhaupt nichts gebracht. Die sind einfach super. Sind das unterschiedliche Tiere, der Raben, aber Saatkrähen könnte ich mir auch vorstellen, aber dass die schon vergrämt werden können. Bei Raben hätte ich so meine Befürchtung, dass man das nicht darf. Ja, keine Ahnung. Frag mal bei deine fachkundige Ornithologin, deine angehende. Die kennt sich ja nur damit aus zu sagen, was das für Tiere sind und nicht über den Schutzstatus und was man mit denen machen darf und was nicht. Okay. Also, dass die nicht gejagt werden dürfen, das gilt bei ihr für alle Vögel. Weil sie halt sagt. Weil sie Vögel mag. Genau. Vögel sind super, die sollen da bleiben, sagt sie. Ja. Wer auch gerne da bleiben darf, ist ein Pizzaautomat in Neuborger. Den hat uns die Olba geschickt. Der ist in der Nähe der Aschendorfer Straße dort. Ja, ein Foto von einem Pizzaautomaten. Man schmeißt da ein bisschen Geld rein und dann wird eine Pizza zubereitet. Eine von mehreren, die man da sich aussuchen kann. Ich glaube, es sind 4 oder 5. Und die kommt dann da aus so einem Ausgabefach raus. Mhm. Und ich habe unabhängig davon jetzt in einem Zeitungsbericht gelesen, dass ein Campingplatz in der Nähe von Kappeln, zwischen Kappeln und Eckernförde, dass die ganz stark jetzt auf Automaten setzen, weil nämlich die Leute, die da hinkommen zum Urlaub machen, das doof finden, dass es Öffnungszeiten im Laden gibt und dass der Laden halt irgendwann zu hat, wenn die vom Strand kommen und denken, jetzt noch was Schönes zum Grillen einkaufen. Und deswegen haben die also mehrere Automaten aufgestellt und haben jetzt richtig so ein zusätzlich zum normalen Sortiment noch einen Automatensupermarkt und auch dort einen Pizzaautomaten. Und da ist halt so, dass da eine, dass da fertige Pizzen drin sind mit Boden und Tomatensauce und dann wählst du halt aus, welche, die haben sogar, sind 4 fertige Pizzen, die tiefgekühlt da drin gelagert werden, 4 Sorten, und dann wird die, die du aussuchst, wird dann aufgewärmt und in einen Karton gelegt und dann rausgefahren. Mhm. Stand in dem Artikel. Mhm. Finde ich total spannend. Haben wir auch noch nicht ausprobiert, gell? Das wollten wir ja damals, als ich in Kiel war, wollten wir ja sowas mal ausprobieren, dann war der Automat weg. Ja, war der Automat weg, so eine Scheiße. Richtig. Also ich werde mich in demnächst auf entsprechende Mission begeben. Es hilft dir nichts. Das machst du mal. Dann hat uns der Marco etwas mitgebracht. Ich glaube, das wird jetzt ab sofort mein Lieblingsautomat, weil sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ich konnte mir auch gar nichts drunter vorstellen und ich fand es nur endgeil. Nämlich ein Kajakautomat. Großartig. Und zwar hat er den wohl am Ostseecamp in Lehmberg an der Eckernförder Bucht gefunden, wenn ich das richtig sehe. Und allen Ernstes, da stehen Kajaks drin und die, da muss man sich vorher anscheinend mit einer App anmelden. Klar, das muss ja irgendwie personalisiert werden und wenn die Kajaks dann kaputt zurückkommen, dann muss ja irgendjemand haftbar gemacht werden können, gehe ich mal davon aus. Und dann kriegt man per SMS einen PIN-Code zugeschickt, damit kann man dann ein Schloss entsperren und kann sich das Kajak einfach aus diesem Regal ziehen. Hinterher soll man es dann gesäubert und getrocknet wieder zurückbringen und wieder da reintun und dann hat sich das auch schon erledigt. Es sind dann noch ein paar Verhaltensmaßregeln angegeben an diesem Automaten. Tragen Sie angemessene Kleidung und passen Sie die Kleidung den Wetterbedingungen sowie der Wassertemperatur an. Bitte tragen Sie immer die beiliegenden Schwimmwesten an. Die kriegt man offensichtlich auch mit. Und wenn Sie mit Ihrer eigenen Schwimmweste, kann man die auch mitbringen. Also richtig coole Sache, finde ich. Also sowas habe ich noch nie gesehen, finde ich faszinierend. Tatsächlich ist mir sowas in Schweden untergekommen, auf dem letzten Schweden-Campingplatz, wo wir waren. Die hatten sowas auch, aber cool. Wir sind halt immer nur dran vorbeigefahren und ich habe noch gedacht, Mensch, da musst du noch mal genauer gucken gehen. Aber wir waren immer so beschäftigt, dass wir uns den gar nicht näher angeguckt haben. Und am Ende wäre es wahrscheinlich ohnehin alles auf Schwedisch gewesen. Hätte uns auch nicht geholfen. Mhm. Ja, aber sehr, sehr spannend. Und was er uns auch noch geschickt hat, war eben ein Bonbon- und Schokoladenautomat. Der steht in Eckernförde und zwar dort bei der Bonbonkocherei. Das ist eine der gefühlt 3 Attraktionen von Eckernförde. Ein Geschäft, in dem Bonbons hergestellt werden. Da kann man bei zugucken, wie die gemacht werden und kann sie auch gleich kaufen. Nebenan eine Tür weiter gibt es Schokolade aus eigener Herstellung. Sehr, sehr großartig. Und die haben eben auch Automaten, ja, auf ihrem Hof stehen, wo man sich deren Sortiment dann außerhalb der Öffnungszeiten auch noch kaufen kann. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Lakritzmuscheln für 3 Euro. Und Elchködel-Lakritz. Sehr schön. Und Sachen mit Waldmeister und Schokospeck und Puffreis. Oh, herrlich. Ja, Also der Laden ist tatsächlich auch also eine echte Attraktion. Da das kann ich nur empfehlen, wenn man mal in Eckernförde ist, dann muss man dahin, finde ich. Erstmal, weil es auch total interessant ist zu sehen, wie diese Bonbons hergestellt werden. Und die haben ein unglaublich großes Sortiment auch an Schokolade, die da gezielt als Bruch verkauft wird. Also dann kannst du, was weiß ich, allen möglichen Kram mit Meersalz, ah nee, es ist wieder nichts für dich, mit Karamell und mit Lakritz drin und mit diversen Früchten oder halt dieses Knisterpulver. Das war die größte Sensation, als ich unserem Gastini das empfohlen habe, kauf dir da mal was von. Die hat also locker 20 Minuten Spaß gehabt damit. Und wir mussten jetzt auch neulich, weil sie jetzt demnächst abreist, nochmal hin, damit sie sich Nachschub holen kann. Das war ganz, ganz wichtig. Ja, und dann habe ich noch einen Waschautomat mitgebracht. Den hatten wir schon mal in der 29. Episode, glaube ich. Und den hat die Silke auch auf unserer Karte mit eingetragen. Damals war dieser Automat irgendwo bei Saargemünd, glaube ich, an der deutsch-französischen Grenze. Und ich habe jetzt sowas, ja, eigentlich von der gleichen Firma einen Automaten gefunden. Und zwar in Verdun, Intermarché. Also an so einem Supermarkt stand dieser Automat. Und ich fand es ganz witzig. Ich habe vorhin mal nachgeschaut nach dem anderen Automaten, den Silke uns damals verlinkt hat. Und da hat das Ganze 2 Euro, 8 Euro und 4 Euro gekostet, je nach Ladungsgröße. Und ich habe jetzt den Automaten fotografiert und da hat es dann 3 Euro, 10 Euro und 5 Euro gekostet. Aber das hat nichts mit der Euro-Umstellung zu tun. Frechheit. Passen die einfach die Preise an, diese Gangster? Einfach die Preise, ja. Ekelhaft. Also, fällt mir nichts zu ein. So. Ja, das war's mit den Automaten, oder? Kommentare haben wir keine bekommen. Dann sind wir überraschend fix durch. Genau. Und dann treffen wir uns offensichtlich im nächsten Monat wieder. Genau, in der Mitte. In der Mitte des Monats. Am 15. Um 12 Uhr. Tschüss. Tschüss, servus.